Boys in the Hood, bis heute lief's gut. Unser Heiltum durch Merchandise leuchtet im Club. Häng auf Kreta mal Lager mit Väter und Uso. Dreh mir ein Papa und was machst du so? Poolbar hinsetzen, zwei, drei Drinks setzen. Körper ins Schwimmbecken, was geht Prinzessin? Der Beat, es ist an, in mein Bart kommt brutal. Und ich sag es nochmal, ich geb Gas für die Zahl. Bah, Hosenscheißer, Brüder über Polo reicht 187 in meinem Blut, niemals mach ich Solo weiter. Vectra, Opel Rider, Uzi liegt im Handschuhfach. Muschis werden blank gemacht, guck, ich bin ein Mann vom Fach. Ganze Nacht unterwegs, einiges zu tun. Keine Diskussion, sonst vergreif ich mich im Ton. Wir zeigen solch Idioten, schreiben ein paar Strophen. Unser Album war der Anfang, es geht weiter Richtung oben. Gefährlich, was ist hier los? Du wolltest es so haben, also mach jetzt nicht so. Erbärmlich, was für eine Show. Wir schnappen in die Kehle und wir lassen dich los. Gefährlich, Jesus und Boss. Du wolltest es so haben, also mach jetzt nicht so. Erbärmlich, was für eine Show. Wir schnappen in die Kehle und wir lassen dich los. Die erste Bombe gehört dir, kommt doch her, ist du Schiss. Von Digga sabbel nix von Ehre mit deinem Pferdegebiss. Das 187, bis ich sterbe, ich beerdige dich. Und wenn ich will, dann frisst du Scheiße, Digga, wer wenn nicht ich? Und der MC mit der Dose an die Wand. Deine Wohnung steht in Flammen, wenn du den Bogen überspannst. Und wenn es sein muss, wird geschossen, ich nehm alles in Kauf. Ey Mann, ich wollte es so haben, also falle ich auf. 187 in meinem Blut, Mann, das geht nicht mehr raus. Heißt, ich nehme deine Flasche weg und geb dir ein Haus. Das Krokodil schnappt, die Soko schiebt Hass. Circa 1000 Kommentare unter Fotos, wie krass. Ich bin Bones, Digga, wenn ich will, dann sing ich was. Und juckt mich nicht die Bohne, ob die meine Stimme passt. Was ist der Sinn des Lebens? Hoch mit dem Glas, Digga, Bones braucht 20 Zoll Chrom unterm Arsch. Yeah. Yeah.